Der Abend tost ums kahle Haus. Der Lehrling fegt die Fleischbank aus und schwabt und schrubbt den Hackstock rein von Talg und Blut und Splitterbein. Er hört im Nachbarhaus den Beck, vom Haken stiert ihn an der Speck, ihm starrt vor Blut sein Schürzentuch, ihn schmerzt der süße Fleischgeruch. Im Vorgewölb hält ein der Wisch. Sie rücken an den Eichentisch, der alte Fleischer steif und stumm, die zwei Gesellen rot und krumm. Man ruft nach ihm, die Magd trägt auf. Die Krammeln stehen fett zuhauf. Ein Schweiß geht aus vom Fleischerhund. Der Lehrling lauscht, ihn würgt's im Schlund. Er hört der Fliegen schwarzen Schwall, er hört das Muhn der Kuh im Stall, die Fliesen glitschen fett und kalt, die Hand im Sack zur Faust sich ballt. Der Altgesell plumpt krumm herein und schaut ihn zitternd stehen im Schein und grölt ihn an und zerrt ihn vor und haut die Hand ihm breit ums Ohr. Dem Buben wird's wie Rosmarin. Er blinzt nur nach dem Hackstock hin, zum Messer drin, geschliffen frisch, und lächelt dunkel sich zu Tisch.